Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne und liebe Menschen im Stream. Wir Piraten fordern, das ist ja bekannt, eine Anhebung der Verbundsteuer in Höhe von 1%. Und warum tun wir das? Nun, einerseits gibt es da die entsprechenden Aussagen der Vertreter der Spitzenverbände, die deutlich gemacht haben, dass die kommunale Lage finanziell äußerst angespannt sind, dass die Mittel notwendig sind. Zum anderen gibt es aber auch jetzt erste wissenschaftliche Untersuchungen, da sei jetzt die Benchmark-Analyse zum Beispiel erwähnt von PricewaterhouseCoopers oder auch Ernst & Young hat letzte Woche eine Pressemitteilung rausgegeben, in der deutlich geworden ist, dass, glaube ich, jede dritte Kommune, wenn ich es recht in Erinnerung habe, aus eigener Kraft nicht mehr aus der Schuldenspirale hinauskommen kann. Gut, es wird uns da vorgeworfen, wir würden eine verantwortungslose Haushaltspolitik fahren, wenn wir diese 370 Millionen Euro, das spiegelt diese Erhöhung um 1% in der Verbundquote wieder, wenn wir die fordern. Da möchte ich jetzt hier auch mal die Gelegenheit nutzen, Stellung zu nehmen. Es ist in der Tat so, dass der Finanzminister im HFA des Öfteren erwähnt hat, genauso wie er es in der Pressemitteilung des Finanzministeriums Ende Oktober getan hat, dass durch Sondereffekte ja Mehreinnahmen in Höhe von 600 Millionen Euro dieses Jahr zu erwarten sind. Über den Länderfinanzausgleich. Und wenn wir das jetzt mal ins Kalkül mit einbeziehen, dann müssen wir doch feststellen, dass wir unsere Forderung auch heute schon umsetzen könnten, ohne die Neuverschuldung anzuheben. Also dieser Vorwurf, das möchte ich und muss ich hier leider sagen, das ist wirklich absurd. Insofern würde ich hier wirklich darum bitten, auch im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit über die Verbundquote zu agieren. Natürlich sind wir auch froh, dass im Rahmen des Stärkungspaktes die notleidenden Kommunen Geld bekommen, gar keine Frage. Allerdings passiert doch Folgendes. Die Kommunen, die im Stärkungspakt Geld erhalten, die sind doch angehalten, die Grundsteuer B zu erhöhen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Mieten steigen werden, dass die Eigenheimbesitzer mehr Abgaben zahlen werden. Das heißt, die Konsolidierung findet auf den Rücken der Menschen statt. Die jahrelange Misswirtschaft, die nun mal stattgefunden hat, die wir nicht wegreden können. Und da können wir uns hier in stundenlangen Vorwürfen in irgendeiner Form verzetteln. Die hat es nun mal gegeben. Und hier sind wir der Meinung, dass die Verbundquote im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit wirklich die bessere Alternative wäre. Und dass wir jetzt eine günstige konjunkturelle Lage haben, ist einfach Fakt. Dass wir den Sondereffekt dieses Jahr haben, ist Fakt. Und deswegen lassen sich unsere Forderungen auch umsetzen. Ich bitte hier auch einfach mal die Scheuklappen abzusetzen. Ich habe auch manchmal im Ausschuss für Kommunalfinanzen beim HFA wirklich das Gefühl gehabt, dass hier nur aus Sicht der Landespolitik argumentiert wird. Wir müssen doch einen ganzheitlichen Ansatz hier wählen. Wir müssen doch schauen, dass es Kommunalfinanzen gibt. Wenn wir hier das Geld den Kommunen nicht zur Verfügung stellen, dann werden die Kommunen diese Kredite in irgendeiner Form aufnehmen, natürlich zu schlechteren Konditionen als das Land. Wenn wir jetzt einmal den Fiskalpakt, jetzt wird es natürlich sehr komplex irgendwann, hinzuziehen, dann müssen wir feststellen, dass die Schulden der Kommunen dem Land auch zugerechnet werden. Insofern macht es gar keine Rolle, wenn das Geld aufgenommen werden muss, ob es nun in den Kommunen oder im Land aufgenommen werden muss, zumal es auch verfassungskonform möglich wäre dieses Jahr. Und wenn wir dann eine nachhaltig strukturelle Finanzierung erreichen wollen, ja, dann können wir doch momentan, weil wir hier auf Landesebene keine Stellschrauben haben, doch nur Richtung Bund schielen. Da müssen wir einerseits die Umsetzung der Konnexität fordern. In der Benchmark-Analyse wurde es ja deutlich, dass gerade die Sozialausgaben für die NRW-Kommunen die erdrückende Last sind. Und da kann der Bund nur tätig werden, denn er bestellt und wenn er bestellt, soll er auch zahlen. Und da können wir mit unseren verhältnismäßig geringen Mitteln natürlich nur versuchen, dort Einfluss zu nehmen. Und wenn das nicht ausreicht, wenn der Bund dann nicht genügend finanzielle Mittel hat, ja, dann müssen wir Richtung Bund auch einfach das Signal aussenden, dass man dann über eine Einführung der Vermögensteuer nachdenken muss. Vielleicht muss man auch über eine moderate Erhöhung der Körperschaftssteuer reden dürfen. Aber das sind Szenarien, die wir erst bewerten können, wenn wir in Richtung Bund genauere Daten und Analysen haben, was da aus Belastung für die Kommunen dann wirklich übernommen wird und übernommen werden soll. Die konjunkturelle Lage auf jeden Fall ist günstig und ich bitte einfach mal hier nochmal betonend festzustellen, dass wenn wir eine ganzheitliche Betrachtung hier wählen, dass wir hier nicht verantwortungslose Haushaltspolitik fordern, sondern dass dieses Jahr über den Sondereffekt die Finanzierung möglich wäre. Sie wäre möglich, ich weiß, Sie wollen das so nicht, das Signal haben wir auch verstanden. Und das in einem weiteren Schritt natürlich dann im Sinne der Nachhaltigkeit, weil wir über das Land keine Stellschrauben drehen können auf Einnahmenseite, einfach die Forderung Richtung Bund gerichtet werden muss. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger.